Am Waldrand ein Reh. Das Licht wendet sich. Im Halbdunkel der Weg. Brauner Samt liegt in der Luft. Tastbare feine Sehnen schneiden in die Gewohnheit. War es je so still? Haben wir je so weit gedacht? Das Reh flüchtet.